Die goldene Bulle legt das Gewordene fest und lässt die ganze Grausamkeit der Entwicklung erkennen, die mit dem deutschen Königtum auch die alten Stammesgebiete, die Stammesherzogtümer, hat verkümmern lassen. Das Königtum hat vor den Kurfürsten endgültig kapituliert. Und was bedeuten neben diesen noch die mächtigen süddeutschen Geschlechter der Wittelsbacher und Habsburger, was die alten Herzöge von Sachsen? Die Wittelsbacher, seit dem Tode des Kaisers Ludwig an Saft und Kraft verkümmert, müssen die Brüskierung hinnehmen, aber die Habsburger, deren Haupt gerade jetzt der stolze, ehrgeizige Rudolf IV. Ist, fügen sich nicht und melden ihre Ansprüche an, sodass neben die bevorzugten Kurlande eines Tages ein noch bevorzugteres Österreich treten wird. Der päpstliche Anspruch wird in der Goldenen Bulle nicht erwähnt. Aber durch die Verfügung, dass während der Vakanz der Krone der Pfälzer als Erzdruchsess des Heiligen Reiches im Gebiete Süddeutschlands, der Sachsenherzog aber im Gebiete des sächsischen Rechts das Verweserrecht besitze, ist er praktisch erledigt. Mit dem Papste steht es damals schlecht, da sein Herr, der König von Frankreich, bedrängt wird. Auf dem Reichstage von Metz erscheint der französische Thronfolger als Hilfeflehender. Bei Maupertuis haben die Franzosen eine furchtbare Niederlage gegen die Engländer erlitten. Ihr König selbst ist in Gefangenschaft geraten. Unverzeihlich bleibt, dass der Luxemburger diese Gelegenheit nicht wahrnimmt, um die schon bedenklich angenagte Westgrenze des Deutschen Reiches wiederherzustellen. In eigenen Angelegenheiten ist er weit eifriger gewesen, in Metz aber erweist er sich doch als der Erzstiefvater des Heiligen Römischen Reiches. Er hat auch durch Belehnungen französischer Prinzen im Burgundischen eine bedenkliche Entwicklung eingeleitet und noch in seinem letzten Lebensjahr 1378 dem französischen Kronprinzen das Generalvikariat in der Dauphine und die Statthalterschaft im Königreich Arelat auf Lebensdauer verliehen. Während die Wittelsbacher zur Zeit Karls sich offenkundig im Verfall befinden, stellt das Schicksal für einige Zeit dem großen Mehrer der luxemburgischen Hausmacht einen Habsburger an die Seite, unleugbar den bedeutendsten seines Hauses seit Albrecht. Der vierte Rudolf, ausgezeichnet durch seine planmäßige Sorge um Ausbau und Sicherung des habsburgischen Besitzes in der Schweiz, ist damals der eigentliche Regent Österreichs, da seine Brüder noch unmündig sind. Die Geschichte hat ihm, der von seiner Aufgabe aufs Tiefste beseelt ist, den Beinamen der Stifter gegeben. Von diesem Manne geht die stärkste Gegenwirkung gegen die Goldene Bulle aus, aber nicht als direkter Kampf. Der Habsburger überreicht einfach dem Kaiser Urkunden seines Hauses, in welchen Österreich von früheren deutschen Kaisern Rechte zugebilligt erhielt, die denen der Kurfürsten gleichkommen, sie zum Teil noch übertreffen. Es handelt sich um jenes Bündel von Urkunden, die unter dem Namen des Privilegium Maius die Geschichtsforschung beschäftigten, bis sie als Fälschungen erkannt wurden. Ihr Kern ist das alte, hier erweiterte Privilegium Minus von 1156. Um dieses gruppieren sich Urkunden anderer Kaiser. In einer von ihnen lesen wir mit Schmunzeln Bewilligungen von Cäsar und Nero. Die Herzöge von Österreich haben das Recht, den Namen Pfalz-Erzherzog zu führen. Sie rangieren unmittelbar hinter den Kurfürsten und sind fast sämtlicher Verpflichtungen gegen das Reich ledig, während dieses ihnen in allen Bedrängnissen treue Hilfe leisten soll. Diese Urkunden, wohl im Winter 1358-59 in der Wiener Hofburg erzeugt, erwecken das Befremden des in solchen Dingen immerhin nicht unerfahrenen Kaisers, der sich an seinen Freund Petrarca um Auskunft wendet. Als dieser hohnvolle Zweifel an der Echtheit äußert, bleiben sie unerledigt in der Prager Hofburg liegen. Der Kaiser nötigt den österreichischen Herzog, die bereits geführten stolzen Titel eines Fürsten in Schwaben und Elsass und eines Pfalz-Erzherzoges abzulegen. So sind Kaiser und Herzog auseinandergekommen. Der rührige Österreicher bringt alsbald Bündnis und Erbvertrag mit dem König von Ungarn zustande, auf dessen Reich Karl ebenfalls sein Auge geworfen hat. Rudolf kann es seinem Schwiegervater nicht verzeihen, dass ihm die Hoffnung auf die luxemburgische Herrschaft durch die 1361 erfolgte Geburt des Kaisersohnes durchkreuzt wurde. Von dem hocherfreuten Vater, der das Gewicht des Kindes in Gold der Kirche schenkt, Wenzel genannt. Dafür aber gelingt dem Habsburger die Erwerbung von Tirol, wo Ludwig und Margarete Maultasch nur ein schwächliches Söhnlein Meinhard besitzen, dem vorausschauend bereits Margarete, Rudolfs Schwester, verheiratet worden war. Schon Albrecht der Lahme hat die Gunst des Herrscherpaares erlangt, indem er die Anerkennung ihrer skandalösen Ehe durch den Papst erreichte. Nach dem 1361 erfolgten Tode Ludwigs, dem bald der schwächliche Meinhard ins Grab folgt, kommt der rechtzeitig verständigte Rudolf eilig durch das Pustertal nach Tirol, das ihm die Mutter Meinhards und eigentliche Landesherrin Margarete Maultasch als eine ewige, unwiderrufliche Gabe, die man nennet unter den Lebenden, zu Bozen in Zeugenschaft der Tiroler Stände, darunter auch der Landleute von Tirol, also der Bauern, 1363 überträgt. Die Wittelsbacher sind zu spät gekommen. In Brünn erlangt Rudolf die Anerkennung des Kaisers und schließt bei dieser Gelegenheit eine Erbeinigung ab, wonach bei einem Aussterben des einen der Häuser das andere dessen gesamten Besitz erben soll. Durch diesen Vertrag wird die Verbindung Österreichs mit Böhmen angebahnt, die den kommenden Jahrhunderten ihr Gepräge gibt. Rudolf selbst ist kinderlos geblieben. Aber zwei seiner schönsten Werke leben noch heute fort. Das eine ist die Wiener Universität, gegründet nach dem Muster der Prager Universität Karls IV. Die Wiener Universität ist die zweite unter den deutschen Universitäten. Die dritte ist 1386 in Heidelberg, die vierte 1388 in Köln, weitere dann 1392 in Erfurt, 1409 in Leipzig, 1419 in Rostock, 1456 in Greifswald, 1460 in Freiburg im Breisgau und in Basel, 1472 in Ingolstadt, 1473 in Trier, 1477 in Mainz und Tübingen, 1502 in Wittenberg und 1506 in Frankfurt an der Oder errichtet worden. Das zweite unter den Werken des Stifters ist die Grundsteinlegung zum Umbau der Stephanskirche in Wien. Der unermüdlich tätige Dynast, der einzig bedeutende Gegenspieler Karls IV., ist 1365, erst 26 Jahre alt, gestorben. Seine Brüder, an Jahren noch jung, müssen sich fortan überall an den Kaiser anschließen. Vom Druck dieser Persönlichkeit befreit, wendet sich Karl der Erwerbung der Mark Brandenburg zu, wobei ihm die Uneinigkeit der Wittelsbacher zugutekommt. Seine Tochter Katharina, die Witwe Rudolf des Stifters, vermählt er unter Abschluss eines Erbvertrages mit Otto dem Finnen. Dann nötigt er den hilflosen Schwiegersohn durch geschickte Manöver und endlich durch harten Druck gegen den Widerstand des ganzen geschädigten Wittelbacher Hauses 1373 im Vertrag von Fürstenwalde die Abtretung der Mark gegen 500.000 Goldgulden und Überlassung einiger Gebiete in der Oberpfalz ab. Der Kaiser offenbart alsbald seine Geschicklichkeit in der Verwaltung heruntergekommener Gebiete und führt die Mark aus ihren unruhigen Verhältnissen zu dem Zustand der Ordnung, der in Böhmen herrscht, sodass die brandenburgischen Stände schon 1374 selber die Erbeinigung mit Böhmen beantragen.